ARD. Das Labyrinth. Hörspiel von Ingeborg Drewitz. Die Rohre der Berliner Kanalisation könnten in ihrer Gesamtlänge die Erdteile am Äquator verbinden. Sie sind wie ein Netz unter die 20 Bezirke West- und Ost-Berlins mit ihren 6.000 bis 7.000 Straßen gespannt. Betonrohre, mannshoch im Durchmesser, die die Abwässer der einigen 100.000 Häuser und die Regen- und Schmutzwässer, die sich in den Gossen sammeln, aus dem Bereich der städtischen Besiedlung über Kläranlagen zu den Rieselfeldern leiten. Das System der Kanalisation entstammt einer Zeit, in der die Stadt die großen Straßen auf sich zog, die Menschen an sich band und sternenförmig in die Waldungen und sandigen Felder hinauswuchs, wie jede andere große Stadt. Das System der Kanalisation hat die Katastrophen oberhalb des Asphaltpanzers ohne wesentliche Veränderungen und Zerstörungen bestanden. Man könnte fast sagen, das System der Kanalisation sei die geordnete Unterseite einer absurden Stadt, wenn das überhaupt nicht selbst absurd wäre. Meine Mutter wird warten und weinen. Ich habe mich nicht einmal verabschiedet. Und mein Vater? Ihm werden die Hände noch mehr zittern, wenn er nach dem Sonntagstext blättert. Können Sie sich das vorstellen, dass einem Pfarrer die Hände zittern? Ach, was ich Sie so frage. Das macht die Dunkelheit, dass Sie reden müssen. Die Dunkelheit und die schlechte Luft. Passen Sie nur auf dabei, es ist verdammt glitschig hier. Wenn Sie ausgleiten, verschmutzen Sie sich noch Ihren guten Mantel. Aber um nebeneinander zu gehen und sich gegenseitig zu stützen, ist es zu schmal. Ich möchte Sie was fragen. Bitte? Warum haben Sie mir mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, als wir in der Schachtsohle waren? Ich bin noch ganz geblendet davon. Ich musste doch sehen, ob Sie das Fräulein sind, mit dem ich verabredet war. Ach so. Ja, das verstehe ich. Ich vergesse zu leicht, misstrauisch zu sein. Als ich erfuhr, dass deiner ist, der den Weg weiß, als ich erfuhr, dass Sie zu Ihrer Frau und den Kindern nach drüben wollen, da hätte ich fast getanzt. Aber dann ist mir's wieder eingefallen, wie Sie in der Fabrik hinter mir herrufen. Ulrike, die Spülung staut immer bort. Hast sicher die Späne reingeschüttet. Mach's mal sauber. Hat einer was draufgesetzt. Und dann lachen Sie. Sie haben die Hände in den Taschen und lachen und singen. Pfarrerstöchterlein, was macht denn dein Latein? Ja, das hatten Sie sich so ausgedacht. Und der BGL? Ach Unsinn, Sie wissen ja, wie das ist. Jeden Mittwoch hat er gesagt, warst wieder nicht zur Schulung, meinst, hast nicht zu lernen? Naja, und da bin ich hingegangen, Dienstagabend. Nein, ich konnte das Lügen nicht mehr ertragen und das Misstrauen nicht und... Sie dürfen jetzt nicht daran denken. Sie müssen einfach gehen. 3 Kilometer, Kleinigkeit. Und dann bleiben Sie mal dicht hinter mir. Ja. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Hm? Kennen Sie den Text nicht, 23. Psalm? Den habe ich am liebsten von allen. Vater liest ihn immer am Sonntag miserere. Armer Hund, Ihr Vater. Er muss bleiben. Ein Pfarrer muss bleiben, wo ihn der Herr hingestellt hat. Oder wer sonst. Wo seine Schäflein weiden. Bitte reden Sie nicht so. Nicht hier. Und Sie dürfen nicht so reden. Sie haben die Lampe. Und ich muss hinter Ihnen hergehen, denn Sie kennen die Anschlussstellen, die Kreuzungen, die verschiedenen Rohre, die Drosselklappen, nicht wahr? So sagt man doch. Drosselklappen nennt man sie ja nicht. Ich dachte nur. In Physik war ich nicht gut. Das System beruht hauptsächlich auf Unterstufenphysik. Das Wasser fällt, sehr einfach. Das Wasser fällt... Das Wasser steigt. Sie wollen doch nicht etwa ein Gedicht hersagen. Nein, verstehe schon. Sie wollen sich ablenken. Da darf man nicht hinsehen neben sich. Schmutzwasserrinne nennt man den Graben. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich ist diese Kehrseite einer Stadt. Ja, früher stand das Zeug in den Gossen. Aber wir leben in einer ordentlichen Zeit. Das ist schon etwas. Ja, daran muss man denken und der Lichtspur folgen. Die Taschenlampe meint es ja gut. Die sticht nur eine schmale Spur aus für uns, Das genügt. Für 3 Kilometer genügt das. Wir müssen doch schon 1 Kilometer gegangen sein. 2 Einstiege haben wir hinter uns. Das heißt, wir sind 100 bis 120 Meter gegangen. Warum knipsen Sie die Lampe aus? Stehen bleiben. Was ist? Wollen Sie nicht? Wasser. Das Gurgeln wie von einem Bach. Atmen Sie nicht so laut. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auf 10 Spitzen weiter. Wer war das wohl über uns? Vielleicht ein Mann mit Deckel? Das kann auch Einbildung gewesen sein. Der Schacht fängt die Straßengeräusche auf und leitet sie in die Erde. Es kann auch Einbildung gewesen sein. Einbildung, dass da oben Häuser sind, in denen Menschen schlafen und es warm haben und ohne Angst sind. Und ohne Hoffnung. Vergessen Sie das nicht. Ohne Hoffnung. Manchmal bin ich aufgewacht. Mitten in der Nacht, so wie jetzt. Ich hatte eben noch geträumt, ich sei ein Stück Seetang. Und die Wellen hatten mich ans Ufer getragen. Und ich breitete meine Seetangarme auf dem Sand. Es war sonnig und die Salzkristalle glitzerten. Ich lag da mitten im weißen Tag und wartete. So still war es, dass ich mich warten hörte. Dass ich hörte, wie meine grünen Arme trockneten und hart wurden und schwarz wurden. Dass ich mich sterben hörte und es tat nicht weh. Und dann das. In 2 Stunden musst du in die Fabrik dich anpöbeln lassen. Fahrerstöchterlein, Putzfrau mit Latein, flenn doch nicht, Mädchen, lass dich umerziehen. Und deinen Liebsten im Westen brauchst dich nicht zu haben. So wie du aussiehst, wirst bloß hohläugig vom Flennen. Na komm, Sie, gehen wir weiter. Ach, armes Ding. Aber das ist ja doch jetzt alles vorbei. 3 Kilometer weniger, 150 Meter müssen wir noch gehen. Nein, nicht daran denken, dass die hier unten arbeiten, Gummizeug haben, Gummistiefel. Nicht daran denken. Dicht hintereinander gehen. Ich habe einen breiten Rücken. Was die Leute von den Ratten erzählen, müssen sie nicht glauben. Das erzählen die Leute nur aus Angst, aus Unwissenheit. Sie müssen sich vorstellen, wie ihnen nachher zumute ist. Draußen, drüben, am Sonntagmorgen. Und Sie? Stellen Sie sich das auch vor? Warum fragen Sie? Weil Sie Ingenieur sind. Weil es denen gut geht im Osten. Und Ihre Frau, wer weiß, ob das stimmt, dass Sie eine Frau haben. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich Ingenieur bin? Ich glaube, der Mann, der uns gestern miteinander bekannt gemacht hat. Ich glaube, ich muss es genau wissen. Verstehen Sie das nicht? Wenn Sie mich verraten wollen, wenn Sie mich etwa ins Zuchthaus bringen wollen... Sie sollen nicht so zupacken, lassen Sie mich los, Sie tun mir weh. Lassen Sie mich doch los. Ich habe es ja nicht so gemeint. Kai wird es gesagt haben. Ja, das ist möglich. Kai war der, der mir den gepausten Plan von dem Kanalisationsabschnitt zugesteckt hat. Was für den Herrn Ingenieur, hat er gesagt haben. Er hat immer geflaxt, der Kai. Damals, als wir Flakhelfer waren beide, da hat es ihn erwischt. Das Erste, was er geredet hat, war wieder eine Flachserei. Ich brauche keinen Nachtdienst mehr zu machen. Ja, wir standen um sein Bett, dumme Jungs, heulten nachher, weil es hieß, der Kai käme nicht auf. Hören Sie doch. Vaterland, machst du, ich sei festig und treu. Nee, nicht am Rhein, aber auf Mauer reimt sich bloß sauer. Halt doch den Mund. Und auf Grenze? Grenze? Klar, ich hab's, Grenze. Lorbeergrenze, Totengrenze, Myrtengrenze. Wir singen schon mit, oder Freund. Ein bisschen Mumm. Nee, geh nach Hause. Bist ja besoffen. Es steht untreu. Nee. Ein Hose. Ein Hose. Nee, auch nicht. Ah, Ah! gesehen haben. Wo sind sie? Es ist so dunkel. Hier. Ich kann nicht mehr. Kommen Sie ein paar Schritte weiter. Ich bin müde. Sie dürfen sich nicht hinsetzen. Es ist ja nass hier. Aber lehnen Sie sich an. So. Sieht man hier unten, wenn es Tag wird? Dann haben wir es längst geschafft. Dann muss ich zuallererst telefonieren. 73 0417. Das ist die Nummer von der Tante, bei der meine Frau zu Besuch war damals im August. Mit den Kindern. Der Junge hatte sich den Magen verdorben, deswegen blieben sie über Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag. Wie gut, nicht wahr? Für Kinder wäre das hier kein Weg. An die Schnauze! Warum sind Sie denn plötzlich so schweigsam? So müde? Sie lassen niemand zurück. Ich bin von allen weggegangen. Mein Vater und meine Mutter wissen noch nicht, sie schlafen. Morgen ist Sonntag. Vater muss predigen. Mutter hat gestern den Talar gebügelt, wie immer nach der Wochenendandacht. Es ist sehr kalt in der Kirche, in der Vater predigt. Er muss im Winter den Mantel unterbehalten. Die Kirche ist immer besucht. Ganz anders als früher. Und sie gehen getröstet, sagt Vater. Früher, als die Kirchenfenster noch bunt waren, wäre alles ganz anders gewesen. Das nüchterne Licht hätte die Menschen schärfer gesondert. Ich glaube, mein Vater ist ein mutiger Pfarrer. Und morgen früh, wenn Mutter ihm das Frühstück bringt, er will immer allein sein, sonntags vor der Predigt. Morgen wird er nach mir fragen und wird Mutter zureden, mich schlafen zu lassen, weil ich jetzt täglich so früh zur Fabrik muss. Die Leute werden nach mir fragen. Sie kennen mich ja alle noch, denn sonntags bin ich immer zu Hause gewesen und mit den Eltern in die Kirche gegangen. Dann wird Vater die Achseln zucken und Mutter wird weinen. Und dann werden sie es alle wissen. Fluchtversuch werden sie tuscheln, Fluchtversuch. Und die Polizei wird die Hunde auf die Spur setzen. Und wenn sie uns fassen? Ja, gestern Abend hatten sie keine Angst. Gestern Abend... Ich habe geglaubt, ich ertrage es ohne Abschied. Ich habe geglaubt, die Eltern haben ihr Leben und ich. Was weiß ich denn von meinen Eltern? Zu denen kommen so viele mit ihren Sorgen. Schon als kleines Mädchen habe ich Schweigen und Knicksen gelernt, wenn Leute in schwarzer Kleidung zu Vater kamen. Schon als kleines Mädchen habe ich gelernt, dass meine Ohrenschmerzen oder meine Halsschmerzen oder mein Fieber nicht wichtig waren. Ja, darum habe ich gestern Abend geglaubt, ich würde es ohne Abschied ertragen. Weil ich 18 Jahre alt bin und seit 6 Jahren von Montag bis Sonnabendmittag ohne die Eltern ausgekommen bin. Als ich im Westen in die Oberschule ging, die ich bei uns nicht besuchen durfte. Ich habe mich auf Mutters Kartoffelpuffer am Sonnabend gefreut. Nichts weiter, nichts weiter. Die Schalen von gestern sind noch im Korb. Kartoffelschalen. Und ich? Ich werde das nie mehr träumen, dass ich auf dem Sand liege und sterbe und glücklich bin. Ich werde immer an die Eltern denken müssen, an Mutter, wie sie ins Zimmer kommt und das Bett ist nicht einmal glatt gestrichen und kein Zettel ist da, kein Brief, keine Nachricht. Ach, wie ich sie kenne, wird sie das Fenster aufklinken. Und die Kissen auf dem Bord legen und... Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, kommen Sie. Wir können weitergehen. Es ist alles ruhig jetzt. Und wie lächerlich Mutter aussieht, wenn sie die Pfanne mit Fett ausreibt. So wie Vater, wenn er die Sonntagstexte zusammenstellt. So lächerlich würdig, als wäre alles, was sie tun, vorherbestimmt. Pflichterfüllung. Pflicht. Pflicht. Ich wollte anders sein. Ich wollte frei sein, glücklich sein, nicht sonst. Sie haben es ja bei Ihrer Taschenlampe gesehen, dass ich sogar für diesen Weg lippenrot aufgelegt habe. Nein, ich gehe nicht mehr weiter. Was ist denn? Sie können doch jetzt nicht umkehren. Ich muss aber zurück. Ich muss es den Eltern sagen, dass ich sie lieb gehabt habe. Und dass ich nur vergessen habe, darüber nachzudenken. Sie sind überreizt. Die Aufregungen vorher, der Spott, der Hohn, ich verstehe das. Aber Sie müssen sich um meinetwillen zusammennehmen, um meiner Frau willen, um meiner Kinder willen. Sind wir denn nur für andere da? Sie für Ihre Frau und Kinder. Ich für Sie, für einen Ingenieur, der jedem gehorcht, der ihn bezahlt, der keine Meinung kennt, nur Wandstärken und Wellenlängen. Wir müssen uns links halten. Bei der nächsten Abzweigung. Ja, ja, links. Sie dürfen nicht immer stehen bleiben. Was ist denn los? Dort vorn. Sehen Sie es denn nicht? Drei dunkle Tore. Na, wo haben Sie Ihren Plan? Sehen Sie doch nach. Wir sind falsch gegangen. Drei dunkle Tore, alle zur Linken. Still doch. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Im Hause des Herrn. Steht jetzt. Was willst du? Doch nicht hier unter der Laterne, Mensch. Ja, warum denn nicht? Oh, du hast so wohl nicht alle. Du beißt ja. Wohnst du nicht hier? Na, hier. Meine Schlüssel. Lass mir doch. Naja, komm schon. Sind wir nicht bald drüben? Ich kann nicht mehr. Wohin gehen wir? Ich hab's vergessen. Und ich hab keine Schlüssel bei mir, wie die da oben. Nichts. Was denn? Sie haben mir doch erzählt, Sie hielten es nicht länger aus, Fabrikaborte zu scheuern. Sie hätten sich aufs Abitur in West-Berlin vorbereitet und Sie hätten seit Mitte August keinen anderen Wunsch, als wieder zur Schule zu gehen, zu lernen. Und weiterzukommen, Ihr eigenes Leben zu finden, so sagten Sie doch, nicht? Ja. Ein eigenes Leben. Wissen Sie, was das ist? Ich? Ja, ich glaube. Wenn einer Wandstärken und Wellenlängen berechnet, dann hat er kein eigenes Leben, denken Sie. Wenn einer eine Stellung hat, Geld verdienen muss, da fühlt er nichts, denkt er nichts, was er am Sonntag essen wird und wohin er im Sommer reisen wird, so meinen Sie. Na, da kommen Sie. Das dort vorn muss die Rohrgabelung sein, die uns angeht. Dann trennen uns noch zweimal 100 Meter vom Sicherheitsstreifen. Das heißt, dass wir also schweigen und barfuß gehen müssen, weil über uns Posten stehen können. Ja. Hey, Mädchen, sind Sie zu Stein geworden? Ja. Ich kann Sie doch nicht auf den Rücken nehmen, es ist zu eng und zu niedrig hier. Ja. Hören Sie, ich will nicht von Ihrem Wahnsinn angesteckt werden. Ich lasse Sie stehen. Ja. Hören Sie, Ihre Eltern würden sich doch freuen, wenn Sie in ein paar Monaten das Abitur machen. Natürlich werden Sie zuerst erschrocken sein, aber Sie sind doch Pfarrersleute. Sie werden sich fassen, sobald Sie Nachricht haben. Sie werden beten und die Seele Ihrer Tochter dem lieben Gott anvertrauen. Spotten Sie nicht über meine Eltern, die wissen es längst. Die haben die Zeichen sicher verstanden. Aber welche Zeichen? Verdammt, haben Sie uns verraten? Fuchteln Sie nicht so mit der Lampe vor meinem Gesicht. Ich glaube, Sie sind krank. Ja, ins Bett möchte ich. Es ist so kalt. In ein warmes, weiches Bett und heißen Tee trinken und Mutter soll mir die Hand auf die Stirn legen. Ich weiß ja, dass sie eine gute Mutter ist. Sagen Sie, muss ich denn an mich festbinden und hinter mir herzerren? Ich will doch rüber, ich will doch zu meiner Frau und zu den Kindern. Ich bin Hochfrequenzingenieur. Ich finde sofort eine Stellung. Ich will nicht mehr. Verstehen Sie, ich... Ja, vielleicht glauben Sie es nicht. Vielleicht glauben Sie mir nicht, dass ich an keinem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag oder wann immer zu den Versammlungen gegangen bin und an keinem Aufmarsch teilgenommen habe. Und doch war das nicht genug. Es war nichts. Als Sie den Werkmeister weggeholt haben aus der Halle, da habe ich dabei gestanden, die Hände auf dem Rücken. Nicht einmal geflucht habe ich. Tja. Ja, Sie machen einen fertig. So fertig, dass man da steht, die Hände auf dem Rücken verschränkt und schweigt. Und der Mann, den Sie holten, er hat 10 Jahre lang ausgeführt, was auf den Zeichnungen gefordert war. Tja, 10 Jahre lang war er praktisch der eigene Arm, die eigene Hand. Verstehen Sie, dass ich nicht mehr kann, dass ich nicht mehr will? So, ich werde es jetzt hinter mir herschleppen. So ein schmales Ding wie Sie sind, werde ich schon noch schaffen. Es sind ja nur noch 2300 Meter zu gehen. Sie, wenn Sie still sind, dann werde ich es schaffen. Geben Sie mal Ihren Gürtel und das Band, das Sie ums Kleid haben. Und die Strümpfe. Ich will ein Seil daraus winden. Nein. Nein? Tja. Ja, dann muss ich Sie hier stehen lassen, ohne Taschenlampe. Es wird ja Tag. Aber nicht hier unten. Also? Nicht fortgehen. Bitte, nein, Sie dürfen nicht fortgehen. Ich komme. Sie ist 18 Jahre alt, Elsbeth. Und sie hat nie geklagt. Ohne Abschied. Das verstehe ich nicht. Sie ist zu Bett gegangen ohne Abschied und hat uns nichts hinterlassen. Keinen Zettel, keine Notiz. Und ich habe sie nicht gehen gehört. Dabei habe ich mir immer eingebildet, ich schlafe nicht tief. Schweigen. Geduld haben. Ausdauer haben. Das hast du doch gelernt, Elsbeth. Das haben wir doch gelernt. Gerede, Gerhard. Wörter, die nicht mehr zu Worten werden. Anderes wissen wir nicht vor der Not und der Verzweiflung, der wir nicht abhelfen können. Du weißt ja, wie verstört Ulrike jeden Abend war, wenn sie aus der Fabrik kam. Vielleicht hatten wir ihr die Härte der Menschen verschwiegen. Aber sie war ein Kind. Soll man ihnen Kindern schon Hass und Widerwillen gegen die Menschen einflößen? Nein, Gerhard, nein. Manchmal habe ich noch ihre Kinderstimme im Ohr oder den Duft ihres Haares beim Ausbürsten. Dabei ist es so lange her, dass sie Zöpfe hatte. Daran dürfen wir jetzt nicht denken, Elsbeth. Woran denn? Willst du die Laternen fragen, wo ist meine Tochter? Oder willst du die Menschen fragen, wo ist meine Tochter, wo ist meine Tochter? Ich habe sie vor Hohn und Spott nicht schützen können. Und nicht vor der Gewalt. Ich muss dir was sagen, Gerhard. Sie hatte einen Ring am Finger, als sie zu uns in die Ferien kam im letzten Sommer. Und sie hatte eine Fotografie an die Wand geheftet. Ein junges Gesicht, hinter der Brille nicht anders als alle. Sie hat mir erzählt, dass er Physik studiert und Flüchtling aus Thüringen ist. Und dann, im August, hat sie das Bild von der Wand genommen und den Ring nicht mehr getragen. Sentimentalität. Du bist hart. Ulrike war härter mit sich. Darum hat sie es wohl nicht mehr länger ertragen. Du glaubst, tot? Nein, nein, sie ist nicht tot. Nicht tot. Du meinst... Psst. Die über uns sind schon aufgewacht von unserem Nachtgespräch. Du meinst Flucht? Ja, sie hat die Winterstiefel aus dem Schuhschrank genommen. Du weißt, das Schloss kreischt. Wann? Gestern Abend. Warum hast du mir nichts gesagt? Du hättest dir auch nichts dabei gedacht. Mein Gott. Wenn sie sie nur nicht fassen. Wohin gehst du? Nicht zur Polizei. Bitte mach sie nicht scharf. Wenn einer vermisst wird, den suchen sie. Ich will die Schuhe anders sortieren, dass da keine Lücke ist im Schrank. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ach, ich verstehe schon. Ja, ja, ich verstehe schon. Die Spuren tilgen. Die Spuren. Zurück. Vermutlich sind wir hier unter der Grenze. Ich habe keine Drahtschere. Und wenn ich mir die Kleider zerreiße und die Haut? Ich will weiter. Haben Sie kein Messer? Das zerschneidet den Stacheldraht nicht. Keine Zähne? Kind, ruhig. Über uns sind die Wachen. Keine Zähne und keine Wut, die Ihnen Kraft gibt? Bitte, setzen Sie sich. Ich lege Ihnen eine Jacke und aber setzen Sie sich. Wir wollen überlegen. Überlegen. Wenn Sie jetzt jammern, dann werden die Wachen Gasbomben werfen, Tränengas. Das wissen Sie. Wir haben es beide gewusst, als wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir haben auch gewusst, dass wir hier unten an Tränengas ersticken müssen, wenn wir nicht schnell genug bis zum nächsten Einstiegsschacht entweichen können. Und auch zufälligerweise nicht von einem anderen Posten empfangen werden. Aber bitte ruhig. Sollen wir mal den Plan herausholen und einen anderen Kanal suchen, der die Grenze an einem entlegeneren Stadtteil schneidet. Ja, vermutlich werden ja nicht überall Drahthindernisse gelegt sein. Wir werden jetzt von jetzt an ohne Taschenlampe gehen, denn ein wenig Tageslicht fällt ein. Das reicht für uns. Ich habe nur noch eine Batterie als Reserve mit. Die müssen wir für die nächste Nacht sparen. Für die nächste Nacht? Wir werden sie nicht brauchen, aber wir müssen Vorsorge treffen. Wie nüchtern Sie das sagen? Vorsorge treffen? Als wäre das ein Spaziergang hier unten. Es ist ein Spaziergang. Sie sind ja verrückt. Sagen Sie schon was. Sie wussten, dass die Grenze bis unter die Erde reicht. Dass sie dort wurzelt wie ein Baum. Böser, dorniger Baum. Sie wussten, dass es bessere Dinge gibt. Oben in frischer Luft. Ohne Schmutzfasserin neben sich. Sie wollten sich einen Spaß mit mir machen. Sie haben mir von ihrer Familie, von ihrer Frau, von den Kindern erzählt, damit ich Vertrauen haben soll. Sie lügen. Leise. Ich friere. So kalt. Habe meinen Schuh fallen lassen. Die Schmutzwasserin konnte sie nicht mehr tragen. Hatte mir was eingetreten, aber das fühle ich gar nicht mehr. Bis zum Knie ist alles tot. Sie müssen sich zusammennehmen. Sie müssen an nachher denken. Ja. Ja, ich möchte einen sonnenwarmen Strand entlang gehen. Wie das prickelt, wenn die Füße den Sand aufwerfen und wenn er zwischen den Zehen hindurchrieselt. Wie wohl einem da ist. Für Sie ist das alles gleichgültig, nicht wahr? Für Sie ist kein Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen warm und kalt. Für Sie bin ich ein dummes Mädchen. Oh, ich weiß. Alle, die sich an den Krieg erinnern, sind so hart. Auch meine Eltern. So, als hätten sie nichts mehr zu erhoffen. Nein, Sie sollen mich nicht streicheln. Nehmen Sie die Hand von meinem Kopf, von meinen Haaren. Sie sind so unvernünftig und so weise dabei. Das Ding. Komm, Sie gehen wir. Halten Sie sich fest. Wenn Sie können, essen Sie etwas Brot. Sie haben es in Ihrer rechten Manteltasche, aber nicht mit dem Papier. Essen. Wir werden bis zur Abzweigung zurückgehen und dann dem breiten Kanal folgen und jeden linken Zweikanal ausprobieren. Wir werden ganz methodisch vorgehen. Wir haben Sonntag, einen Tag, der es gut mit uns meint. Wenn Sie still sind, hören Sie vielleicht die Kirchen läuten. Sie Hund, Sie. Sonntag. Sonntag. Vermutlich, ja. Aber das wäre der kürzeste Weg. Wie bitte? Mach doch mal das Fenster zu, man versteht ja sein eigenes Wort nicht bei dem Gebimmel. Ungefähr 3 Kilometer, wenn Sie... Ah! Ja, Polizeirevier 9, ich spreche noch, Wachtmeister Müller. Nee, die Zentrale hat unterbrochen. Also ungefähr 3 Kilometer. Wenn Sie in dem Totenviertel eingestiegen sind, um der Beobachtung zu entgehen. Nicht wen? Bitte, selbstverständlich. Gib mal die Meldung. Ja, hier. Und die Meldung erfolgte durch Wilhelm Littke Jastwirt. Ja, die Ausweisnummer habe ich notiert. Ja. Also das Protokoll von Littkes Aussage ist, gegen 18 Uhr kamen 3 Personen, 2 Männer und ein Mädchen in Littkes Jastwirtschaft. Sie ließen sich für eine Stunde Billard eintragen. Der eine der beiden Männer war kriegsversehrt. Den haben wir bereits anhand seiner Verletzung ausgemacht. Beinprothese rechts, Splitternarben am Hals, Lederhand links. Das ist der technische Zeichner Kai Werner, 17.07.1928 geboren in Schneidemühl. Also Wilhelm Littke will nun beobachtet haben, wie der zweite, uns unbekannte Mann, dem nunmehr bekannten Kai Werner Geldscheine hingeschoben und dieser ihm Papiere gegeben habe. Ach so, Sie meinen, weil die 3 im Billardzimmer waren. Sicher hat er doch einen Durchguck oder hat Getränke gebracht. Na, ist gut, werde ich nur feststellen. Also wichtig ist, dass Kai Werner mal bei der Stadtentwässerung gearbeitet hat. Hey, jetzt ist er technischer Zeichner in Henningsdorfhausen. Wohnt in Weißensee, Steinke Straße 4. Haftbefehl ist durchgegeben. Was meinen Sie? Ich? Lüttger hat doch die Fotografie von dem Mädchen erkannt. Haben wir doch in der Mappe wegen ihrer Haltung und ihrer Äußerung im Betrieb. Mit Anmerkung vom BGL. Pfarrerstochter. Also, gib doch mal den Vorhang. Im grünen Ordner oben auf. Wo? Ja, Moment mal. Ziemlich oben auf im grünen Ordner. Ja, hier. Ich hab's schon. Hier. Ja, danke. Das wird ein Fall, sag ich dir. Ich hab so im Gefühl, wenn sich das Netz um einen zusammenzieht. Also hören Sie, ich habe den Bericht des BGL vor mir. Danach hat der Arbeitseinsatz für das Mädchen am 28. August begonnen. Mangels Ausbildung nur bedingt einsatzfähig. Schule im Westen, keine Fachkraft. Ausführung der Arbeiten, Reinigungsarbeiten, gewissenhaft, Verhalten unkollegial, Bekundung von Interesselosigkeit wie Abwesenheit während der Informationsgespräche, Nichtbenutzung der Werkbücherei. Hey? Nicht ihn? Gut. Drei Durchschläge machen. Drei Durchschläge? Das hat gemacht. Margot Schubrich? Ja. Was? Bitte wiederholen Sie, ich verstehe so schlecht, also dieses ewige Gebimmel. Ja, sie brachte die Meldung. Hier auch. Wies sich zusätzlich durch Mitgliedsausweis der SED aus. Gibt an, von einem festlichen Abend der Ortsgruppe nach Hause gekommen zu sein, als das Fräulein Pfarrerstochter das Haus verließ. Mit Winterstiefeln. Wo so ein schönes Herbstwetter ist. Ist Ihnen bekannt? So. Gibt so Leute mit Spürhundnasen? Ja, sicher, sicher. Ja, selbstverständlich. Morgen auch. Also wenn das klappt, dass sie die beiden schnappen, gebe ich einen aus bei Willem Littke. Wenn der auch nicht aus unserem Revier ist. Ich glaube, wir haben glänzend kombiniert. So richtig ein Sonntagstreffer, wa? Der Herr Pfarrer aussieht. Ist ja auch bitter, mit ansehen zu müssen, wie Ulrikchen zugrunde gerichtet wird. Nichts dagegen tun können. Tja, das Kind war die einzige Hoffnung damals, als die Jungs nicht zurückkamen. Wie gut, dass uns so ein Nachkömmling ins Nest geflohen ist, sagte Frau Pfarrer noch neulich. Und ehe sie die Grenze zugemacht hat, da hat sie gesagt, Ulrike wird Ostern das Abitur machen, wir haben viel Freude an ihr. Tja. Und die Fältchen hüpften in ihrem Gesicht, dass man sich richtig mit ihr freuen konnte. Tja, ja, ja. Und was ist nun, wenn man überlegt? Die Jungs hat sie damals vor dem Abitur schon hergeben müssen. Ulrike war noch ganz kleiner, als Martin fiel. Nun, von Philipp, da weiß man doch nicht wann. Kein Wunder, dass es Pfarrer so nahe geht, wo doch Ulrike so gequält wird. Aborte soll sie sauber machen müssen jetzt. Fabrikaborte. Das kann ich mir vorstellen, was das heißt. Bis wann? Bis der Posten die Richtung wechselt. Das tut er nie. Na, nicht verzweifeln. Wissen Sie denn nicht, wo wir sind? Naja, unter der Grenze natürlich. Nein. Nein? Wo haben Sie den Plan? Wir haben das Planquadrat überschritten. Das? Nein. in die Irre gegangen. Wenn es Nacht ist, wenn wir versuchen, irgendwo auszusteigen. Sie wollen aufgeben? Reden Sie doch. Es hat keinen Sinn. Ach, Sinn. Sie wollen also da weitermachen, wo Sie gestern aufgehört haben. Induktionsverlust errechnen, weil Sie damit nicht zu Ende gekommen sind und über die Molekülspektren, die Sie seit Jahr und Tag beschäftigen, weitergrübeln. Ich denke, Sie verstehen nichts von Physik. Ich sage ein paar Wörter her. Aus Höflichkeit. Ich habe Angst, dass Sie aufhören zu reden. Dass nur noch das Wasser zu hören ist. Wie es aus den Grundleitungen und Zuleitungen in die Schmutzwasserrinne fließt. Habe Angst, an meine nackten Füße zu denken. Stiefel verloren habe. Habe Angst, an die Vokabeln zu denken, die ich vergessen habe und an das Sinus-Cosinus-Verhältnis, dessen Sinn ich jetzt nicht mehr begreife. Es ist so kalt. Ja. Als ich im Westen in die Schule ging, hatten wir einen Aufsatz über die Freiheit zu schreiben. 3 in der Klasse waren aus dem Osten. Wir sind nicht fertig geworden mit dem Aufsatz. Für Sie ist das sicher Kindergeplapper. Sicher denken Sie an Ihre Kinder dabei. Aber ich bin kein Kind. Wir hatten uns verlobt. Im Sommer. Am ersten Ferientag. Er ist Student. Er spricht Thüringisch. Sing, sang. Sie glauben nicht, dass ich ihn lieben kann? Sie glauben mir nicht, dass ich fähig bin, mich an jemanden zu lehnen und still zu sein? Sie haben Fieber, Ulrike. Vielleicht sterbe ich daran. Meine Brüder sind auch nur 18 Jahre alt geworden. Ich habe sie nicht gekannt. Nur ihre Bilder. Ich habe das gut machen wollen, verstehen Sie? Das Schicksal oder wie Sie es nennen wollen, dass meine Eltern 3 Kinder hatten und niemand da ist außer mir. Ich habe mich an das Märchen von den 7 Raben gehalten. Sie erinnern sich, wo die kleine Schwester die verlorenen Brüder suchen geht und an den gläsernen Berg gelangt. Und ich meinte, den Schlüssel in der Hand zu haben, mit dem ich den Berg aufschließen würde. Ulrike, wecken Sie Ihre Füße in meine Jacke. Versuchen Sie zu schlafen. Es muss jetzt Mittag sein. Dort, wo der Einstiegsschacht ist, ist eine Lichtsäule. Es ist gut, dass Sonntag ist. Niemand wird heute hier unten zu arbeiten haben. Und wir haben Zeit, uns eine Geheimsprache auszudenken. Eine Zeichensetzung, die uns auf einer offenen Karte erlaubt, uns zu verständigen. Denn wenn wir auch morgen Montag früh wieder am Arbeitsplatz sind, Sie vom Geräteschuppen im Fabrikhof in Weißensee und ich am Reißbrett in Treptow, da werden wir doch nicht aufgeben. Warum nicht? Sie können doch Ihre Frau und Ihre Kinder zurückholen. Die Frau braucht nur zu unterschreiben, wie sehr sie sich als Flüchtling im Westen gequält hat. Und wie sehr sie sich nach Treptow oder wo sie sonst wohnen, zurücksehnt. Meine Frau hat damals verstanden, dass wir gehen müssen. Als sie den Werkmeister geholt haben und niemand wusste, wer ihm das angetan hat, hat sie es verstanden. Wir haben die Flucht sorgfältig vorbereitet. Bis zum 20. August hätten wir über die Grenze geschafft, was eine Familie braucht, um neu anzufangen. Neu anfangen, weitermachen. Ihre Frau wird nicht viel Zeit haben, über den Unterschied nachzudenken. Einkauf macht Mühe. Ihre Kinder werden Jugendorganisationen beitreten. Sie als einer von der technischen Intelligenz werden weiterhin an Prämien beteiligt sein und auf ein Auto sparen. Oder vielleicht auf eine Reise ans Schwarze Meer. Manchmal gehen sie wohl auch in die Kirche. Nicht zu oft, aber Weihnachten, Ostern und Toten Sonntag. Und damit bringen sie dann zum Ausdruck, dass sie nicht völlig mit dem Staat in Übereinstimmung sind, dass sie ein Zipfelchen Himmel und das Kopfkissen verstecken. Blauen Kinderhimmel, Sonntagshimmel. Versuchen Sie an nichts zu denken, um durchzuhalten. Sie verstehen also nicht, dass Sinn auch nur ein Wort ist. Ein Wort. Sinn. Glashart wie der Berg der 7 Raben. Wer ihn mit Gewalt öffnet, hat nur Scherben vor sich. Das verstehen Sie nicht. Wie alt sind Sie? 18? Manchmal kommen Sie mir vor wie 100. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf dem Sand liegen und sterben. Aber in der Sonne. Ausgestreckt. Ausgeworfen. Aber in der Sonne. Luft. Ich will Luft. Ich will Luft. Fräulein Schubrich hat nach Ulrike gefragt. Ich habe gesagt, sie sei auf einem Dampferausflug. Jetzt im Oktober müsse sie die Sonntage ausnutzen. Na und? Die Schubrich hat es bedauert. Sie hätte eine Theaterkarte für Ulrike. Ich habe abgebogen. Wir hätten nicht mit Ulrike besprochen, wann sie zurückkäme, und sie müsse ja morgens immer so zeitig aufstehen. Du weißt, dass Fräulein Schubrich in der Partei ist. Natürlich weiß ich das. Und dass man auf seine Zunge Acht haben muss in ihrer Nähe. Wird sie wiederkommen? Glaub nicht. Du hättest dir sagen sollen, dass uns und unsere Tochter die Theaterstücke nicht interessieren, für die sie Karten bekommt. Ja, wie kann ich denn das? Dann verhaften sie dich und mich. Oder sie drängen mindestens darauf, dass du die Pfarre aufgeben musst. Ach, es war ja auch nur eine Opernkarte. Elspeth, bleib du bitte fest. Wenn schon alle lügen, lügen müssen. Bleib du bitte fest. Ob ich das Kleid schicken kann, wenn es fertig ist? Ich meine, wenn sie... Krampft doch die Hände nicht so umeinander. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Ich bleib schon fest. Ich verspreche es dir. Da muss noch eine Zigarre in dem Kästchen sein, das die Ulrike vor 3 Monaten drüben besorgt hat. Ob sie schon dort ist. Wir haben viel verloren, Elsbeth. Aber wir wissen nie, wann es genug ist. Für uns. Für mich und für dich. Ich bin doch keine, die eine Predigt bei dir bestellt hat und Trost braucht. Ich werde das Kleid noch heute säumen, wenn ich es auch noch nicht abgesteckt habe. Ich sehe sie ja vor mir mit ihren langen Beinen. Sie kann die Mode der kurzen Röcke gut mitmachen. Sie wird sich freuen, wenn sie gleich ein Kleid hat drüben, gleich zum Anfang. Weißt du, ich werde es an die Vikarin in Charlottenburg schicken. Mit der war sie ja befreundet. Bei der wird sie sich gewiss melden. Feierabend noch nicht. Aber ich warte. Geh du mal nach Hause, dienstfrei bis Montagmittag. Hast du sicher was vor für heute Abend? Hm? Nee, das hat Zeit. Lange kann es ja nicht mehr dauern, bis die Beden hier eingeliefert werden. Sind das die Durchsagen von den anderen Revieren? Ja. Na dann lies doch mal vor. Was? Das mit dem Lichtschein? Ja. Der wegen provokatorischer Äußerung im angetrunkenen Zustand festgenommen wurde, will einen Lichtschein unter der Erde gesehen haben. Wo war das? Na, zeig doch mal auf dem Revierplan. Ja. Das war hier, am Ende der Straße. Aha. Und dort hat man Stimmen gehört. Stimmen unter der Erde. Um 4 Uhr morgens. Na, jetzt haben wir 4 Uhr nachmittags, 12 Stunden später. Um 3 haben sie in N34 Tränengasbomben in der Kanalisation gezündet. Was, in N34? Mhm. Am anderen Ende der Welt. Wer weiß, wer die auf der Spur sind. Müssen nicht nach Hause gehen? Ja, damit du die Lorbeeren alleine erntest. Hm? Erstmal abwarten. Also im Glücksspiel, wenn man eine Meldung durchgibt. Aber man verdöst seinen Sonntagsdienst wenigstens nicht. Nee, ich bleibe. Ich will wissen, ob sich's gelohnt hat. Stimmen gehört. was die Leute so reden, wenn sie gezielt gefragt werden. Stimmen gehört. Oder lieben J gehört. Da sagen sie auch ja. So wird die Welt in Schuss gehalten. Sie sollen nicht lachen. Mein Junge wird einen Brief schreiben. Lieber Vati, uns geht es gut. Er schreibt immer sonntags einen Brief. Die Tante schreibt dann den Umschlag. Sie wissen schon, die mit der Telefonnummer. Manchmal ist der Brief Dienstag schon bei mir, manchmal Mittwochs, manchmal Donnerstag. Steht immer dasselbe drin. Mein Junge ist ja erst im zweiten Schuljahr. Er kann ja noch nicht so schreiben, was er schreiben will. Lieber Vati, uns geht es gut. Wir hoffen dir auch. Ich habe einen Drachen geschenkt bekommen, aber es ist nicht genug Wind, da stand im letzten Brief. Heute wird er wieder schreiben. Die Ohren sind ihm rot vor Eifer. Aber an mich denkt dabei. Oder an das Bild, das die Tante in ihrem Album hat. Die Familie neben dem Weihnachtsbaum. Das Übliche. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir nachher in irgendeiner Straße den Deckel über dem Lüftungsschacht aufstoßen und die Nachtluft eintrinken werden. Und dass wir uns in Häuserschatten halten müssen, weil wir so vom Dreck bespritzt sind. Sie sollen nicht lachen. Aber ich lache ja nicht. Ich sehe uns nur trotz der Dunkelheit. Ein zerlumpter, übelriechender, dreckbespritzter Mann neben einem zerlumpten, übelriechenden, dreckbespritzten Mädchen. Sie stehen an einer Hauswand. Sie atmen tief ein. Erinnern Sie sich an die Nachtluft, wie die zupacken kann? Wie die einen schütteln kann, sodass nichts mehr wichtig ist? Nichts! Und ich sehe den Mann und das Mädchen an der Häuserwand entlang gehen, hintereinander, um im Schatten zu bleiben. Es gingen sie auf einem schmalen Steg. Mein Mann, mein Mädchen. Zerstörte Gesichter, blasig, schrundig, schmutzig. Aber ein Mann und ein Mädchen. Das ist es, was sie Glück genannt haben. Glück, eigenes Leben, Sinn, glasharter Sinn. Hören Sie auf, Sie haben ja auch keine Antwort, Sie. Kein Weg, nichts. Sie haben das so gewollt, die Nacht, den Gestank, die Hölle, Sie. Sind verrückt. Ach, lassen Sie mich doch los. Ja, verrückt. Na, sagen Sie doch Ihren Vers. Sagen Sie doch den nochmal. Nein? Nein? Beantworten Sie doch! Der Mann und das Mädchen werden den schmalen Steg Hoffnung zurückgehen müssen und vergessen haben, was Hoffnung ist. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ihre Gedanken sind Messer und Scherben, ich weiß es nicht. Lassen Sie mich bitte endlich allein. Sie haben ja keine Taschenlampe. Wir irren seit Stunden ohne Licht. Ich habe mich auf Sie verlassen. Ein Mann, der zu seiner Familie will, Techniker, nüchtern genug, 3 Kilometer lang unter der Erde vor mir herzugehen, ans Ziel zu kommen. Ans Ziel wollen Sie? Bitte? Ich hindere Sie nicht. Ich gebe Ihnen sogar die Lampe. Sparen Sie nicht. Brennen Sie die Batterie aus. Suchen Sie Ihren gläsernen Berg. Sie Kindskopf. Wohin horchst du? Die Vögel sind jetzt fett, die singen nicht. Es wird Frost geben. Gut, dass sie die Winterstiefel mitgenommen hat. Mach das Fenster zu. Die Leute halten uns sonst für verrückt. Stell die Uhr ab. Ich will die Nacht hören. Das trostlose Pfeifen auf dem Rangierbahnhof. Den Frost, wie er sich auf die Zweige legt. Und die Schritte. Alle Schritte. Gerhard, was ist dir? Willst du nicht den Text für die Beerdigung morgen schreiben? Die alte Lindemann war so eine treue Kirchgängerin. Der musste was Besonderes sagen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nicht mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ulrikes Einsegnungsspruch. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Hör auf, bitte hör auf. Der Trostgesang ist viele tausend Jahre alt, Elsbeth. An den kann man sich halten. Gerhard, du bist grausam. Wie Gott. Bitte mach jetzt das Fenster zu, dass die Leute nicht merken, was mit dir, was mit uns los ist. Na? Nicht. Mensch, geh doch nach Hause. Nee. Ich geh nicht nach Hause. Da kannst du reden, was du willst. Schließlich habe ich der Dolle da eingefädelt. Hab's auf Spur gesetzt. Und du willst dann die Meldung entgegennehmen. Nee, nicht, mein Lieber. Ach, Quatsch. Und wenn ich im Stehen schlafen muss, weil die Britsche für den da ist, der nachts wach hat, ich warte. Ich warte auf Nachricht. Und die Schubrik war ja auch noch mal da um 8. Ja. Die Pfarrerstochter ist tatsächlich nicht nach Hause gekommen. Hätten die Eltern ja eigentlich melden müssen. Vermisstenanzeige, wie sich das gehört. Haben sie aber nicht gemuckst. Und der Mann hat auch nicht beim Klingeln aufgemacht, hat mir der Kott gesagt. Bei dem im Revier wohnt er ja. Ja, natürlich ist das alles noch kein Beweis, dass er getürmt ist oder türmen wollen. Die Maus wissen nicht über den Mann. Ingenieur ist er. Technische Intelligenz hat alles, was er braucht. Weiß der Satan, was solche Leute noch von der Welt erwarten. Für uns ist es aber immerhin schon was, dass wir die Adressen rausgepickt haben, wa? Oh, ja. Ja. Ich wusste es ja, dass Sie auf mich warten, Ulrike. Sie würden sich Vorwürfe machen, wenn Sie mich zurückgelassen hätten. Warum lügen Sie? Ich? Ja, ich lüge, weil Sie da sind. Rücksicht erübrigt sich, Herr. Nicht mal Ihren Namen haben Sie mir gesagt. Vorsicht, Vorsicht vor Verrat, Erpressung, Vorsicht vor dem anderen. Ah, erübrigt sich jetzt alles. Unsere Namen keine Bedeutung mehr. Wir können nicht nach oben zurück, weil wir uns selber verraten würden. Wir sollten noch einmal nach links einbiegen, wenn sich die Rohre wieder treffen. Gelesen, dass in den Labyrinthen des Altertums die linken Wege Irrwege waren. Mein Vater hat mir erzählt, dass die Tiere des Waldes rechts einschlagen, um im Kreise. Ich will darüber nachdenken. Was soll denn das? Sie haben mir anfangs gesagt, ich soll nicht denken für die 3 Kilometer Weg. Aber das ist lange, lange her. Sie können hier nicht sitzen bleiben. Warum nicht? Ich werde Sie tragen. Wenn Sie den Kopf einziehen, schaffen wir es vielleicht. Den Kopf einziehen wie eine Schildkröte? Ja. Ich lasse meinen Mantel hier, wenn wir wieder an die Stelle kommen sollten. Sie haben mich ja nur mit Ihrem albernen Gerede von der Richtung abgebracht. Und der Stacheldraht unter der Erde? Oh, Sie mit Ihrer kleinen Mädchenangst. Sie haben mich zurückgehalten, den Stachel. Zu durchbeißen. Ich weiß. Starker Mann. Zähne sind Messer wie Ihre Wörter. Werden alles schaffen, was Sie wollen. Das Familienbild muss wieder heil werden. Die Weihnachtsbaumidylle. Abenteuer muss bestanden werden. Der Drache Ihres Jungen muss fliegen. Alles muss wieder in Ordnung kommen. Vor allem die Nächte mit Ihrer Frau. 2 Monate sind eine lange Zeit. Und ich? Sie sollen schuld sein. Ich? Ein Gesicht wie alle anderen. Gesichter, Brille, Türe. Oh, sie erwürgen mich ja. Wir hatten uns doch lieb. Er und ich. Verzeihung, Ulrike. Da oben. Ist da jemand? Kommen Sie. Ich gehe voran. Sie fassen an meinen Gürtel, damit wir uns nicht verlieren im Dunkeln. Ich hätte doch mehr Batterien für die Taschenlampe besorgen sollen. Die Vögel rufen doch. Spatzen, die wollen sich wach machen. Besseres können die auch an einem Frühlingsmorgen nicht pfeifen. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Warum bist du eigentlich so laut, Elsbeth? Warum? Na, ich geh schon. Ich werde den Tee stark machen und bitter. Du musst ja die Lindemann beerdigen. Du musst ja was reden. Die Vögel rufen doch. Nein. Nein. Nein. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Angesicht meiner Feinde. Gib mal einen Schluck aus der Thermosflasche. Ich denke, du schläfst. Nee. Auf dieser Bridge habe ich noch nie schlafen können. Na, da, trink. Und schließlich muss man doch da sein. Für das, was man eingefädelt hat. Findest du nicht? Ja, ja. So ist mal meine Dienstauffassung. Und ich meine, die müssen sie doch anerkennen. Oben. Die müssen sie doch anerkennen, nicht? Am 6. Januar 1962 veröffentlichten Westberliner Zeitungen die Dienstanweisung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, nach der das gesamte unterirdische Kanalisationsnetz in Ostberlin durchsucht werden soll, weil an vielen Stellen Stauungen aufgetreten sind. Vermutlich haben mehr als 30 Flüchtlinge bei dem Versuch, durch die Entwässerungskanäle nach Westberlin zu gelangen, den Tod gefunden. Wer waren sie? Wohin sind sie gegangen? Warum haben sie diesen Weg gewählt? Warum? Wir brachten Ihnen ein Hörspiel von Ingeborg Drewitz, Das Labyrinth. Die Sprecher waren Mann Alexander Kerst, Mädchen Lieselotte Kuschnitzki, Gerhard, Vater des Mädchens, Eduard Marx, Elsbeth, Mutter des Mädchens, Anita May. Erster Wachtmeister, Horst Werner Loos. Zweiter Wachtmeister, Lothar Ostermann. Stimmen, Maria Madeleine Marzen, Giselle Vesco, Friedel Wey, Joachim Schweighöfer, Volker Spahr, Hans Ulrich. Kommentar, Hans-Martin Kötenich. Ton, Werner Krumm. Regie, Frenze Roloff. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.